Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Das besetzte Deutschland. Deutschland unter alliierter Besatzung. Mit der Kapitulation am 7.-8. Mai in Reims und in Berlin-Karlshorst endete die militärische, mit der Berliner Deklaration am 5. Juni 1945, mit der die vier alliierten Militärbefehlshaber die Regierungsgewalt in Deutschland übernahmen, die staatliche Existenz des Deutschen Reiches. Viele Zeitgenossen, Mitschuldige und Mitläufer, Opportunisten und Gleichgültige hatten Mühe zu verstehen, was geschehen war, seit sie den Verheißungen vom Dritten Reich geglaubt hatten. Die NSDAP, die Bewegung, die Deutschland erneuern wollte, war in einem hemmungslos korrupten Bonzentum erstarrt. Sie hatte namenlose Verbrechen verursacht, bis hin zum Völkermord an den Juden, den Sinti und Roma, und das Land mit einem sinnlosen Krieg an den Rand des Abgrunds gebracht. Die Volksgemeinschaft, durch Ausgrenzung und Verfolgung anderer charakterisiert, war am Ende nicht mehr als die Schicksalsgemeinschaft Unterdrückter und Entmündigter, die sich den Verlockungen einer totalitären Ideologie, das heißt einer Weltanschauung mit absolutem Verfügungsanspruch über jeden Einzelnen, unterworfen hatten, ehe sie deren Zwang verspürten. Rechtssystem und Staatsordnung, Bürgersinn und Menschlichkeit waren zerstört. Nicht anders als die Städte und Wohnungen, nicht anders als das Glück und das Leben der Millionen Opfer. Besatzung und Teilung, Entfremdung und Ohnmacht bestimmten nach dem Untergang des Nationalsozialismus das Leben der Deutschen auf lange Zeit. Nach übersteigertem Nationalstolz und rassistischer Verblendung bleiben auch die Nachgeborenen noch mit den Verbrechen und den Folgen des Regimes konfrontiert, gegen das sich ihre Vorfahren zu wenig gewehrt haben. Deutschland, das war schon lange vor Kriegsende beschlossen, wurde in vier Besatzungszonen eingeteilt, in denen jeweils ein Militärgouverneur im Auftrag einer der vier Großmächte USA, Großbritannien, Sowjetunion und Frankreich regierte. Gemeinsam waren sie im Alliierten Kontrollrat in Berlin für ganz Deutschland verantwortlich. Zu ihrer letzten Kriegskonferenz fanden sich die großen drei, die Regierungschefs der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, in der zweiten Julihälfte 1945 in Potsdam ein. Die Konferenz hätte in der Hauptstadt des besiegten Deutschland stattfinden sollen, aber Berlin war zu zerstört. Es sollte um Deutschland, um dessen Struktur und Grenzen gehen, um Reparationen und um die künftige Ordnung Europas. Als Voraussetzung für alles Weitere sollte Deutschland entmilitarisiert und entnazifiziert, demokratisiert und dezentralisiert werden. Darüber waren sich die Alliierten einig. Auch darüber, dass die Schuldigen am Weltkrieg und Völkermord bestraft, die Nationalsozialisten zur Verantwortung gezogen, die Deutschen insgesamt politisch überprüft und dann zu Demokraten erzogen werden sollten. Beschlossen wurde in Potsdam aber auch, dass Deutschland seine Ostgebiete verlieren würde und dass die Deutschen, die dort in Schlesien, in Pommern, in Westpreußen, in Ostpreußen lebten, ausgesiedelt, das heißt vertrieben werden sollten. Ebenso wie Deutsche, die seit Jahrhunderten in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien, in Ungarn gelebt hatten. Die Sieger hatten nicht vorgehabt, Deutschland zu zerstückeln. Die Zonen entwickelten sich unter der Besatzungsherrschaft aber rasch auseinander. Westzonen und Ostzone standen sich nach kurzer Zeit als gegensätzliche Lebenswelten gegenüber. Die Teilung Deutschlands hatte auf der Potsdamer Konferenz ihren Anfang genommen, als sich die großen drei nicht über die deutschen Reparationen, die Entschädigungszahlungen einigen konnten und das Prinzip der Selbstbedienung der Besatzungsmächte aus ihrer Zone festlegten, wovon Frankreich und die Sowjetunion erheblichen Gebrauch machten, um sich für die Verluste und Zerstörungen im eigenen Land schadlos zu halten. Der beginnende Kalte Krieg, in dem sich der von den USA geführte Westen und die von der Sowjetunion geführten kommunistischen Staaten als Feinde verstanden, brachte auch die Spaltung Deutschlands. Aus den drei Westzonen entstand 1949 die Bundesrepublik, die Ostzone wurde zur DDR. 40 Jahre lang standen sich die beiden deutschen Staaten feindselig gegenüber. Die Teilung Deutschlands wurde beklagt, die Wiedervereinigung beschworen. Aber bis 1989 glaubte kaum jemand daran. Deutschland wird in Zonen eingeteilt. Nach der Kapitulation waren die Deutschen ganz dem Willen der Sieger ausgeliefert. Ihr Land wurde zur Kriegsbeute. Der deutsche Staat hörte auf zu existieren. Wie mit einem geschlagenen Deutschland zu verfahren sei, hatten die großen drei, die USA, die Sowjetunion und Großbritannien, bei ihren Kriegskonferenzen 1943 in Teheran und im Frühjahr 1945 auf Jalta erörtert. Eine gemeinsame Beratungskommission lieferte die Vorschläge. Viele Möglichkeiten wurden dabei entwickelt, von denen der Morgenthau-Plan nicht die wichtigste war, aber dafür am bekanntesten wurde. Schließlich kam man überein, dass Deutschland in Besatzungszonen eingeteilt werden sollte. Diese Zonen waren schon im Herbst 1944 festgelegt worden. Wo sich die Truppen der Anti-Hitler-Koalition bei Kriegsende gerade befanden, sollte bei der Verteilung der Beute also keine Rolle spielen. Aus der vorgesehenen Dreiteilung wurde jedoch eine Vierteilung. Im Februar 1945 wurde Frankreich auf der Konferenz von Jalta in den Kreis der Sieger mit aufgenommen und bekam aus Teilen der amerikanischen und britischen Zone eine eigene zugewiesen. Den Zonen stand jeweils der Oberbefehlshaber der betreffenden Streitmacht als Militärgouverneur vor. Sie waren nur ihrer jeweiligen Regierung verpflichtet. Berlin bekam einen Sonderstatus. Die ehemalige Reichshauptstadt wurde in Zonen, die Sektoren genannt wurden, aufgeteilt. Amerikaner, Briten und Franzosen teilten die Bezirke im Westteil der Stadt untereinander auf, die Sowjets bekamen den Ostteil. Dass Deutschland nun unter Besatzungsrecht stand, wurde auch dem Letzten bei der Verkündung der Berliner Deklaration am 5. Juni 1945 klar. Sie trug die Unterschriften der alliierten Oberbefehlshaber und machte deutlich, dass die Regierungsgewalt nun in alliierter Hand war. Fortan wurde in Washington, Moskau, London und Paris entschieden, was in Deutschland geschehen würde. Gemeinsam bildeten die vier Siegermächte den Alliierten Kontrollrat, der in Berlin saß. Durch ihn sollte die Besatzungsherrschaft über ganz Deutschland ausgeübt werden. Dreimal im Monat fanden die Kontrollratssitzungen statt. Das Prinzip der Einstimmigkeit wurde hier gepflegt. Es durfte niemand überstimmt werden. Dies bedeutete jedoch auch, dass die gemeinsame Politik funktionieren musste. Scheiterte sie, so würden sich die einzelnen Zonen automatisch auseinanderentwickeln. Ab dem 1. Juli 1945 nahmen die Truppen der vier Siegermächte, nach ihnen seit vielen Monaten bekannten Plänen, wie an unsichtbaren Fäden aufgereiht, ihre vorgeschriebene Position ein. Das bedeutete den Abzug der amerikanischen Truppen aus Sachsen und Thüringen und der Briten aus Mecklenburg. Die Rote Armee rückte nun in diese Gebiete ein. Der britische Premierminister Churchill war gegen die Preisgabe von Land an die Sowjetunion und wollte die Gebiete als Faustpfand für die anstehenden Verhandlungen mit Stalin in amerikanisch-britischer Hand behalten. Doch US-Präsident Truman bestand auf der strikten Einhaltung der Vereinbarungen mit der Sowjetunion, eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen für die in diesen Gebieten lebenden Menschen. Im Gegenzug räumten die Sowjets den Westteil Berlins, in dem jetzt die Westmächte ihre Truppen stationierten. Die Armeen und Verwaltungen der Sieger konnten sich nun in ihren Zonen und Sektoren einrichten. Bemerkenswertes: Falsche Erwartungen. Die Siegermächte waren auf das Schlimmste vorbereitet. Sie erwarteten, in Deutschland an jeder Straßenecke auf Nationalsozialisten zu treffen, die sich zusammenrotten und einen Untergrundkampf gegen die Besatzungsmächte vom Zaune brechen würden. Unbegründet war diese Sorge nicht. Goebbels hatte mehrmals zu solchen Aktionen im Fall der Besetzung Deutschlands aufgerufen. Was die Siegermächte dann vorfanden, waren zumeist apathische Deutsche, die sich nach Zigarettenkippen bückten und für die jeder Gedanke an eine Fortsetzung des so eindeutig verlorenen Krieges vollkommen abwegig war. Die Potsdamer Konferenz. Teilung der Beute. Als die großen drei am 17. Juli 1945 in Potsdam zu ihrer letzten Kriegskonferenz zusammentraten, standen nicht nur das weitere Schicksal Deutschlands auf der Tagesordnung, sondern auch die Machtverhältnisse auf der ganzen Welt. Der Zweite Weltkrieg hatte das internationale Machtgefüge mächtig durcheinandergewirbelt. Die USA und die Sowjetunion waren zu Supermächten aufgestiegen. Fortan sollte der Konflikt zwischen diesen beiden von Grund auf verschiedenen Staaten die Weltpolitik beherrschen. Das nationalsozialistische Deutschland hatten Roosevelt, Stalin und Churchill noch vereint besiegt. Damit waren die Gemeinsamkeiten aber auch schon aufgebraucht. Vor allem das Verhältnis zwischen Großbritannien und der Sowjetunion hatte sich merklich verschlechtert. Winston Churchill sah beunruhigt in die Zukunft. Er sprach schon im Frühjahr 1945 davon, dass vor der russischen Frontlinie ein eiserner Vorhang niedergelassen werde. Der britische Kriegsminister drängte beim US-Präsidenten Truman auf eine baldige Dreierkonferenz. Die Wahl fiel auf Potsdam. Die Stadt hatte den Krieg im Gegensatz zum eigentlich vorgesehenen Berlin besser überstanden und war als ehemalige preußische Residenz geschichtsträchtig genug. Am Konferenztisch prallten die Gegensätze aufeinander. Einig war man allein über die Grundsätze der Behandlung Deutschlands für die Zeit der Besatzung. Weitaus schwieriger gestaltete sich die Antwort auf die Frage, auf welches Deutschland man diese Grundsätze anwenden sollte. Für Stalin kam nur das Deutschland in Frage, das nach dem Krieg übrig geblieben war. Die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie gehörten demnach nicht mehr dazu. Sie standen bereits unter polnischer Verwaltung. Churchill kritisierte die eigenmächtige Übergabe der Ostgebiete an Polen und die damit einhergehende Vertreibung der Deutschen. Stalin konterte, dass die Gebietsabtretungen bereits in Jalta beschlossen worden seien und sich kein einziger Deutscher mehr in dem Gebiet östlich von Oder und Neiße befände. Dies war eine Lüge, mit der die Alliierten aber leben konnten. Den Kopf dafür hinhalten mussten die Deutschen, die unter unsäglichen Bedingungen ihre Heimat verlassen mussten. Stalin war in der Frage der Gebietsabtretungen im Vorteil, da er hier bereits vollendete Tatsachen geschaffen hatte. Streit gab es auch in der Frage der Wiedergutmachung von durch Deutsche angerichtete Schäden. Die Sowjetunion verlangte feste Summen, was aber von den Amerikanern und Briten abgelehnt wurde. Man einigte sich schließlich auf den Kompromiss, dass jede Besatzungsmacht aus ihrer Zone so viel entnehmen konnte, wie sie mochte. Dafür nahmen die Westmächte die Abtrennung der Ostgebiete hin. Dies galt auch für die Franzosen, die zwar Besatzungsmacht waren, aber in Potsdam nicht zur Siegerkonferenz eingeladen waren, was sie zutiefst kränkte. Als die Konferenz am 2. August 1945 endete, konnte sich Stalin als Gewinner sehen. Die reichliche Beute, die er in Osteuropa gemacht hatte, durfte er behalten und die errungenen Gebiete nach seinen Wünschen beherrschen. Auch hatte er als einziger von allen großen Dreien jede Konferenz mitgemacht. Churchill hatte während der Konferenz die Wahlen in der Heimat verloren und so übernahm zur Mitte der Konferenz sein Nachfolger Clement Attlee die britische Verhandlungsposition. Bemerkenswertes: Der Musikwettstreit. Die Konferenzteilnehmer waren im unweit vom Tagungsort gelegenen Babelsberg untergebracht, wo sie die Villen bezogen, die zuvor Filmstars gehört hatten. Nach den anstrengenden Sitzungen, in denen gefeilscht wurde, war das Abendprogramm erbaulicher. Jede Delegation sollte einmal ein Gala-Dinner ausrichten. Truman, als erster, ließ im Little White House, wie das US-Quartier genannt wurde, Pianisten aufspielen. Stalin konterte dies durch zwei aus Moskau eingeflogene Violinenvirtuosinnen. Churchill sorgte dafür, dass bei seinem bunten Abend die ganze Royal Air Force Band eingeflogen wurde und die Anweisung des Premiers, ordentlich laut zu sein, befolgte. Nachkriegsalltag. Die Stunde der Frauen. Die Grundbedürfnisse des Menschen nach Essen und Schutz vor Kälte waren nicht mehr gewährleistet. Es begann der nackte Kampf ums Überleben. Dazu kam die Sorge um vermisste Angehörige, Frontsoldaten, von deren Verbleib man nichts wusste, Angehörige, sogar Kinder, die man auf der Flucht oder im Wirrwarr des Bombenkriegs verloren hatte. Die Alliierten übernahmen das System der nationalsozialistischen Zwangsbewirtschaftung durch Lebensmittelkarten und Bezugsscheine, die bald Himmelfahrtsrationen genannt wurden, denn sie waren völlig unzureichend. Während des Krieges war die Versorgung der deutschen Bevölkerung durch Plünderungen im restlichen Europa sichergestellt worden. Nun wurde die Kalorienversorgung durch alliierte Wiegetrupps präzise festgestellt. In der amerikanischen Zone betrug sie pro Erwachsenem 1330 Kalorien pro Tag, in der sowjetischen 1083, in der britischen 1053 und in der französischen gar nur 900. Die UNO hatte zur gleichen Zeit 2550 Kalorien als Existenzminimum angesetzt. Der Hunger trieb die Deutschen dazu, alle nur möglichen Nahrungsquellen ausfindig zu machen. Menschen, die am Straßenrand aus verendeten Pferden die besten Stücke herausschnitten, waren nach Kriegsende ein alltägliches Bild. Als Kaffeeersatz musste ein Aufguss aus zerstampften Rüben und Eicheln dienen. Dieser Mangel brachte den Schwarzmarkt zum Blühen. Hier konnte man fast alles erwerben, unter der Voraussetzung, dass man gewünschte Tauschobjekte besaß. Im Dezember 1946 beschlagnahmte die Hamburger Polizei bei einer Schwarzmarkt-Razzia unter anderem 2 Kühe, 2 Schweine und 14 Ferkel, 54 Hühner, 90 Gänse, 3 Hammel, 3 Kaninchen und 2629 Kilo Mehl. Die Reichsmark hatte ihre Funktion als Zahlungsmittel nahezu verloren. Die Währung des Schwarzmarktes waren amerikanische Zigaretten, Chesterfield, Lucky Strike und Camel. In Zeiten der Not nahm man es mit dem Gesetz nicht mehr so genau. Kohlen klaute jeder, und das sogar mit kirchlichem Segen. Heerscharen von Städtern gingen hamstern. Dazu schwangen sie sich auf hoffnungslos überfüllte Züge, um auf dem Land bei Bauern Kartoffeln, Fleisch, Brot und Butter zu bekommen. Und wieder wurde getauscht. Ein hochbegehrtes Hilfsmittel waren die Care-Pakete aus den USA. In ihnen fanden sich Produkte, die das Herz höher schlagen ließen, etwa Schokolade, Corned Beef und Milchpulver. Die Gesellschaft des Zusammenbruchs war eine sehr bewegliche Gesellschaft. Seit dem Kriegsende hastete jeder umher, Flüchtlinge, Zwangsarbeiter, Obdachlose. Es war ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Wohnraum für diese Menschen zu beschaffen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Erst einmal musste der Schutt fortgeräumt werden. Der Alliierte Kontrollrat führte dafür im Oktober 1945 eine Arbeitspflicht für alle Männer und Frauen ein. Damit war die Trümmerfrau geboren. Es war überhaupt die Stunde der Frauen. Sie leisteten die ersten Aufbauarbeiten und sorgten für das Überleben ihrer Familien. Dies galt sowohl für den Fall, dass der Vater gefallen oder in Kriegsgefangenschaft war, als auch dann, wenn er als heimgekehrter Soldat sich nur schwer mit den neuen Verhältnissen im Nachkriegsalltag abfinden konnte. Bemerkenswertes: Der Mensch und das Tier. Improvisation und Selbstversorgung hießen die Zauberwörter der damaligen Zeit. Ein Kaninchen auf dem Balkon oder ein Huhn in der Küche waren Gold wert. Im Ruhrgebiet gab es einen Bergarbeiter, der 60 Reichsmark pro Woche verdiente. Sein Huhn, das er hegte und pflegte, legte 5 Eier in der Woche. Sein Sonntagsei wollte der Bergmann schon haben, so blieben noch 4 Eier, die er auf dem Schwarzmarkt für 20 Zigaretten eintauschen konnte. 20 Zigaretten waren 160 Reichsmark wert. Das Huhn verdiente also mehr als 3-mal so viel wie der Bergmann. Auch größere Tiere waren in Zeiten der Not gefragt. In Hamburg wurden Elefanten aus dem Zoo zur Trümmerräumung eingesetzt. Entnazifizierung. Die Überprüfung von Millionen. Rechtlich und organisatorisch Deutschland vom Nationalsozialismus zu säubern, war für die alliierten Besatzungsmächte noch ein leichtes gewesen. Die NS-Organisationen wurden verboten, NS-Gesetze aufgehoben, nach NS-Größen benannte Straßen umgetauft und Hakenkreuz und NS-Orden verschwanden aus der Öffentlichkeit. Viel schwieriger gestaltete sich das Vorgehen bezüglich derer, die den Nationalsozialismus unterstützt hatten. Handelte es sich doch um ein Millionenheer von Mitgliedern der NSDAP und ihrer Unterorganisationen. Hier kam die Entnazifizierung, die politische Säuberung ins Spiel, die eine amerikanische Erfindung war, aber mit Abweichungen auch von den anderen Besatzungsmächten übernommen wurde. Besonders die Amerikaner führten die Entnazifizierung anfänglich mit größtmöglicher Gründlichkeit durch. Sie wurde als Voraussetzung für die gewünschte Umerziehung, Englisch Re-Education, der Deutschen für den Aufbau eines demokratischen Staatswesens betrachtet. Im Dezember 1945 zählte man über 117.000 Personen in amerikanischen Internierungslagern. Die Briten und Franzosen waren weit weniger rigoros. Ab Sommer 1945 musste in der amerikanischen Besatzungszone jeder Deutsche über 18 Jahren einen Fragebogen mit 131 Fragen ausfüllen, in denen seine politische und berufliche Vergangenheit geprüft wurde. Die deutschen Behörden waren bald auch an der Entnazifizierung beteiligt. Es war ein gewaltiger bürokratischer Kraftakt, der auf deutscher Seite wenig Freunde fand. Da die Alliierten im Besitz der Kartei mit allen registrierten NSDAP-Mitgliedern waren, war man besser beraten, nicht zu lügen. Die Deutschen rächten sich mit Witzen wie: In Hamburg sind gerade drei Schiffe eingelaufen, eins mit Lebensmitteln, die andere mit Fragebögen. Die Auswertung des Fragebogens bildete die Basis für ein gerichtsähnliches Verfahren vor einer Spruchkammer. Das Laiengericht hatte die schwierige Aufgabe, die jeweilige Person als Hauptschuldigen, Belasteten, Minderbelasteten, Mitläufer oder Entlasteten einzuordnen. In der Praxis waren die Spruchkammern hoffnungslos überfordert. Die Deutschen halfen sich untereinander durch die Ausstellung von Entlastungszeugnissen, wofür sich bald das Wort Persilschein einbürgerte. Aus den Spruchkammern wurden im Laufe der Zeit regelrechte Mitläuferfabriken. In der sowjetischen Besatzungszone, SBZ, wurde die Entnazifizierung vor allem als ein Instrument zur Umwälzung der Gesellschaft gesehen. Die alten Eliten sollten verschwinden. Vor allem in den Bereichen Justiz und Schulwesen wurden belastete Personen aus ihren Ämtern auf Dauer entfernt. Zu ihrer Internierung wurden unter anderem in ehemaligen Konzentrationslagern Speziallager eingerichtet, in denen auch Menschen vollkommen willkürlich als antisowjetische Elemente eingesperrt waren. Dass in der SBZ eine gründlichere Entnazifizierung stattgefunden hat als in den Westzonen, gehört allerdings in das Reich der Legende. Der Übertritt von der NSDAP zur neuen politischen Linie bot meist ausreichend Gewähr für einen Neuanfang. 1948 wurde in der SBZ sogar die Nationaldemokratische Partei Deutschlands gegründet, die ehemaligen Nazis eine politische Heimat geben sollte. In Ost wie West beendete der Kalte Krieg die Entnazifizierung durch die Sieger. Das Interesse der Besatzungsmächte wandte sich immer mehr von der Entnazifizierung ab. Sie wurde vollständig in deutsche Hände gegeben oder ganz abgeblasen und so rasch wie möglich zu Ende gebracht. Besonders ungerecht daran war, dass die Fälle derer, die besonders viel Dreck am Stecken hatten, erst zum Schluss verhandelt werden sollten. Sie profitierten ungemein von der Eile, mit der man das Ganze schließlich über die Bühne bringen wollte. Im Ergebnis kamen viele der belasteten Personen wieder in ihre alten Positionen zurück. Viele Täter wurden für ihre Verbrechen nie bestraft. Die Feststellung individueller Schuld der ehemaligen NSDAP-Mitglieder hatte sich als eine zu große Aufgabe erwiesen. Moralisch notwendig war sie dennoch. Bemerkenswertes: Antikriegsfilm wird zum Zeitdokument. Yeah, Fragebögen! Im deutschen Nachkriegsfilm 0815 glaubten amerikanische Soldaten, mit Hilfe dieser Papiere die in der NS-Zeit belasteten Deutschen von denen zu trennen, die ein reines Gewissen haben konnten. Im Film scheitert dieses Vorhaben natürlich grandios und man traf damit wohl ganz den Geschmack des Publikums, von dem die Entnazifizierung zum großen Teil als Unrecht angesehen wurde. Der Nürnberger Prozess. Die Bestrafung der Verantwortlichen. Spätestens seit Oktober 1943 war für die Alliierten die Bestrafung der nationalsozialistischen Verbrechen ein unumstrittenes Kriegsziel. Nach einer Niederlage Deutschlands sollte es mit den üblichen Landabtretungen und Reparationszahlungen allein nicht getan sein. Erstmals in der Geschichte sollten die Verlierer eines Krieges persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Zu viele Grausamkeiten waren in deutschem Namen geschehen. Kurze Zeit nach der erfolgten Kapitulation Deutschlands unterzeichneten Vertreter von 23 Staaten in London das Abkommen über die Hauptkriegsverbrecher. Daneben wurde ein Statut für den Internationalen Militärgerichtshof erlassen. Dem Jahrhundertprozess stand nichts mehr im Wege. Blieb noch die entscheidende Frage, wer auf der Anklagebank Platz nehmen sollte. Hitler, Goebbels und Himmler und andere wichtige Nationalsozialisten hatten sich ihrem irdischen Richter durch Selbstmord entzogen. Nach zähen Verhandlungen zwischen den Siegermächten, die das Verfahren leiteten, standen am 20. November 1945 21 noch greifbare Führungskräfte des NS-Regimes im Saal 600 des Justizpalastes in Nürnberg vor Gericht, der Stadt, in der die Nationalsozialisten einst ihre Reichsparteitage abhielten. Den Männern aus Politik, Armee und Wirtschaft wurden 4 Anklagepunkte vorgetragen. Dabei sorgte vor allem der erste Punkt, die Vorbereitung zum Angriffskrieg, für Diskussionen. Schließlich war der Strafbestand der Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges vollkommen neu und verstieß damit gegen den Grundsatz nulla poena sine lege. Dies bedeutet, dass es keine Strafe gibt für eine Tat, die zur Tatzeit noch kein Strafbestand im Gesetz war. So wichtig dieser juristische Grundsatz auch ist, nicht einer der Verurteilten wurde nur aufgrund dieses ersten, unter Juristen bis heute umstrittenen, Anklagepunktes belangt. In den meisten Fällen hätte das deutsche Strafgesetzbuch völlig ausgereicht, um die Täter mindestens hinter Schloss und Riegel zu bringen. Unrechtsbewusstsein und Reue suchte man bei den Angeklagten fast immer vergeblich. Keiner von ihnen bekannte sich beim Verfahrensauftakt im Sinne der Anklage als schuldig. Diese Haltung änderte sich auch an den folgenden 218 Prozesstagen kaum. In dieser Zeit wurden 236 Zeugen gehört, unzählige Dokumente vorgelegt und Filmmaterial gesichtet. Den Auftakt der Beweisaufnahme bildete ein erschütternder Dokumentarfilm über die Befreiung der Konzentrationslager. Was in den Köpfen der Angeklagten bei diesen Bildern wohl vor sich ging, hat schon damals die Menschen interessiert. Neben zynischen Rechtfertigungsversuchen wurde vor allem die Erklärung, von alledem nichts gewusst zu haben, mehrmals gebraucht. Eine Lüge. Schließlich handelte es sich bei den Angeklagten um höchste Führungspersönlichkeiten des Hitler-Regimes. Obwohl in Nürnberg ohne Zweifel Sieger über Besiegte zu Gericht saßen, war es keine Sieger- oder Rachejustiz, wie Hermann Göring, die wichtigste Nazi-Größe unter den Angeklagten, immer wieder posaunte. Sowohl Richter wie Ankläger, aber auch die Verteidiger waren hervorragend geschulte Juristen. Die Bandbreite der Urteile reichte von Freisprüchen für Fritzsche, von Papen und Schacht, über Freiheitsstrafen für Neurath, Dönitz, von Schirach und Speer, sowie lebenslänglich für Funk und Hess, bis zum Todesurteil durch Erhängen für die übrigen Angeklagten. Die Todesurteile wurden am 16. Oktober 1946 vollstreckt. Hermann Göring beging am Vorabend seiner Hinrichtung Selbstmord. Bemerkenswertes: Dolmetschermarathon. Nicht nur für das internationale Völkerrecht war der Nürnberger Prozess ein Meilenstein, er gilt zudem auch als Geburtsstunde des Simultandolmetschens. Dabei agieren besonders gewandte Dolmetscher. Sie hören den Redner per Kopfhörer und übersetzen gleichzeitig das Gehörte in ein Mikrofon, dessen Signal wiederum bis zu den Kopfhörern der Zuhörer weitergeleitet wird. Ohne die Kunstfertigkeit jener Männer und Frauen, die scheinbar mühelos zwischen Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch wechselten, wäre das Prozessverfahren wohl nicht möglich gewesen. Die Firma IBM baute eigens für den Prozess eine spezielle Simultan-Dolmetscheranlage mitsamt verschiedenfarbigen Warnlampen, die den Redner aufforderten, langsamer oder deutlicher zu sprechen. Die Entwurzelten – das neue Leben der Flüchtlinge. Das Kriegsende bedeutete für die Menschen in den deutschen Ostgebieten Flucht vor der Roten Armee und Vertreibung. Ein nicht abreißender Strom von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus den verlorenen Ostgebieten und aus Ostmitteleuropa ergoss sich in die Besatzungszonen. Nach einer Volkszählung vom Oktober 1946 befanden sich in allen vier Zonen insgesamt über 9,5 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene. Zu allem Überfluss hatte die französische Zone ihre Grenzen für sie dicht gemacht. Wer erwartet hatte, dass die Alteingesessenen Solidarität oder auch nur Mitleid mit ihren heimatlosen Landsleuten üben würden, wurde zumeist bitter enttäuscht. Die armen Gestalten, deren einzige Habe das war, was sie mit sich schleppten, waren in den Zeiten schlimmster Not als Neuankömmlinge nicht erwünscht. Schon Joseph Goebbels, der in der Öffentlichkeit fanatisch über die solidarische Volksgemeinschaft schwadronierte, vertraute in den letzten Kriegstagen seinem Tagebuch an: Was da unter der Marke Deutsche in das Reich hineinströmt, ist nicht gerade erheiternd. Die Gesamtbilanz schätzt man auf über 12 Millionen, die in der späteren Bundesrepublik und in der DDR ein neues Leben anfangen mussten. Ein immer größeres Gedränge auf einem immer kleineren Raum war das Resultat eines Krieges, der einst unter der Parole »Volk ohne Raum« begonnen worden war. Die Habenichtse wurden zunächst in Durchgangslager aufgenommen und dann den ländlichen Gebieten Bayerns, vor allem die Sudetendeutschen, Schleswig-Holsteins, Niedersachsens und Mecklenburgs zugewiesen. Hier gab es eher als in den Industriegebieten die Möglichkeit, etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Die Flucht endete meist in Barackenlagern auf dem Land. Die Wohnsituation war, wie überall im ausgebombten Deutschland, miserabel. In ihren neuen Ansiedlungsgebieten kam es nicht selten vor, dass die Fremden die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Strukturen, die seit Jahrhunderten unverändert waren, wurden nun auf den Kopf gestellt. Bis dahin rein katholische Landstriche wurden durchmischt und umgekehrt. Das schaffte Unmut, der sich wie beim Karneval in Baden in Sprüchen wie »Badens schrecklichster Schreck ist der neue Flüchtlingsdreck« Luft verschaffte. In dieser Situation waren es meist nur die eigene Familie und kirchliche Hilfskomitees, auf die sich die Flüchtlinge noch stützen konnten. Die Gründung politischer Organisationen seitens der Flüchtlinge war von allen Besatzungsmächten bis 1949 strikt untersagt. In der Ostzone wurde die irreführende Sprachregelung Umsiedler für die Flüchtlinge und Vertriebenen gefunden und von der DDR bis zu ihrem Ende 1990 beibehalten. Nichts sollte an die gewaltsame Vertreibung der Neuankömmlinge erinnern. In Ost wie West wurden die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen mit der Zeit integriert. Sie mussten sich mit der schmerzlichen Einsicht abfinden, sich auf einen Daueraufenthalt einzurichten. In der Bundesrepublik gab es ab 1950 die Flüchtlingspartei Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, BHE, die nach anfänglichen Erfolgen rasch innerhalb von einem Jahrzehnt in der Versenkung verschwand. Das war ein Zeichen für die gelungene Integration der Neubürger. Auch strömten im Laufe der Jahre immer mehr Flüchtlinge vom Land in die Stadt. Hier konnten sie am wirtschaftlichen Aufstieg teilhaben. Aus den Elendskolonnen aus dem Osten war kein Volk im Volke geworden, sondern eine Gruppe angesehener Mitbürger. Die Bundesrepublik richtete ein Vertriebenenministerium ein und durch das Lastenausgleichsgesetz von 1952 bekamen die Entwurzelten, so die alliierte Sprachregelung, Entschädigungszahlungen. Bemerkenswertes: Der Suchdienst. Nach Kriegsende suchte jeder vierte Deutsche voller Sorge und Ungewissheit nach einem oder mehreren Angehörigen. Die beiden Kirchen und das Rote Kreuz halfen mit dem Suchdienst, Familien wieder zusammenzubringen. Mit internationaler Hilfe und Befragungen Millionen Suchender gelang es in vielen Fällen, Angehörige zusammenzuführen, die der Krieg voneinander getrennt hatte. Die Gründung von Parteien. Alte Politiker plötzlich gefragt. Wie und mit welchem Personal sollten die Deutschen den demokratischen Neuanfang wagen? Anfangs beantworteten die Alliierten dies auf denkbar einfache Weise. Sie klopften an der Haustür von Personen, die als Gegner des NS-Regimes in ihren Listen standen, und boten diesen zumeist den Posten des Bürgermeisters ihres Heimatortes an. Jedoch waren diese Listen nicht so lang, dass eine Demokratie, von der die Besatzungsmächte unterschiedliche Vorstellungen hatten, auch funktionieren konnte. Die Wiederzulassung von Parteien war unumgänglich. Am wenigsten Probleme mit dieser Einsicht hatten die Sowjets. Noch bevor sich die großen drei auf die Behandlung Deutschlands verständigten, schaffte man mit dem Befehl Nummer 2 der sowjetischen Militäradministration SMAD Tatsachen. Die Gründung antifaschistischer Parteien und freier Gewerkschaften in der sowjetisch besetzten Zone SBZ wurde schon kurz nach Kriegsende gestattet. Als erstes nutzte die Kommunistische Partei Deutschlands KPD die Gunst der Stunde. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Befehls trat die KPD im Juni 1945 mit einem Gründungsaufruf in Berlin an die Öffentlichkeit. Sie war bestens vorbereitet. Schon am 30. April 1945 kehrten aus dem Moskauer Exil überzeugte Kommunisten nach Berlin zurück mit dem Auftrag, die KPD zu formieren und zu dominieren. Wenige Tage später wurden in Berlin die SPD sowie die CDUD, Christdemokraten, und die LDPD, Liberale, gegründet. Bei den Westalliierten war man skeptischer, was die Parteigründungen anging, aber die Sowjets hatten ein Tempo vorgelegt, dem man folgen musste. Wollte man verhindern, dass sich das politische Leben in Zukunft ausschließlich in der sowjetisch besetzten Zone abspielte. Leicht verwundert nahmen die Westalliierten auch zur Kenntnis, dass das parteipolitische Leben ganz ohne Befehl schon an vielen Orten längst begonnen hatte. In den Trümmern war es schon zu Treffen politisch Gleichgesinnter gekommen. Die Arbeiterparteien SPD und KPD waren wieder für jedermann sichtbar. Ihre Mitglieder kamen aus dem Exil, den Konzentrationslagern oder einfach den Arbeitervierteln der Stadt zu den ersten Kundgebungen der Partei. Die KPD erkannte, dass ihr Ziel, die Massen der Bevölkerung zu gewinnen, immer illusorischer wurde. Bei den Wahlen im Herbst 1945 in Österreich und Ungarn landeten die Kommunisten unter ferner liefen. So machten die Kommunisten der SPD ein Vereinigungsangebot. Viele Sozialdemokraten standen dieser Idee recht aufgeschlossen gegenüber. Nicht zu Kurt Schumacher, die unumstrittene Führungspersönlichkeit der SPD im Westen. Er lehnte jede Zusammenarbeit mit den Kommunisten strikt ab und fand für diese Position in den Westzonen und im Westteil Berlins innerhalb seiner Partei eine breite Mehrheit. Mit Zwang, Tricks und viel Zureden gelang es der KPD in der SBZ, mit der SPD im April 46 zur SED zu verschmelzen. Die CDU, Christlich-Demokratische Union Deutschlands, war in allen Besatzungszonen eine echte Neugründung unter den Parteien. Kurz nach der Befreiung organisierten sich erstmals katholische und evangelische Christen, um sich gemeinsam um die ungewisse Zukunft Deutschlands zu bemühen. Das Zentrum, bis 1933 die politische Heimat des Katholizismus, hatte ausgedient. Das Programm war dabei ausgesprochen breit gefächert. Es reichte von christlich-sozialistischen Ideen, wie sie die CDU in Berlin vertrat, bis hin zu streng konservativen Vorstellungen einiger Politiker des bayerischen CDU-Ablegers Christlich-Soziale Union, CSU. Das Band, das diese verschiedenen Richtungen in einer Partei zusammenhielt, waren die Gegnerschaft zu Hitler, Antikommunismus und christliche Ideale. Auch liberale Parteiorganisationen entstanden unter verschiedenen Namen, die sich im Dezember 1948 in Heppenheim zur Freien Demokratischen Partei, FDP, zusammenschlossen. Auch hier war die Ostgründung LDPD nicht mehr am Gründungsvorgang beteiligt. Die deutsche Teilung zog sich durch alle wichtigen Parteien. Bemerkenswertes: Um die beste Ausgangsposition. Auch wenn in den ersten Gründungsaufrufen der Parteien auf das Gemeinsame starker Wert gelegt wurde, sprachen die Politiker schon bald eine recht raue Sprache. Der politische Gegner wurde wie der innerparteiliche nicht geschont. Irgendwann, so der Hintergedanke, würden die Besatzungsmächte immer mehr Verantwortung an die Deutschen abgeben. Für diesen Moment war es wichtig, sich in den Jahren der unmittelbaren Nachkriegszeit eine gute Ausgangsposition erkämpft zu haben. Drei deutsche Politiker, drei unterschiedliche Konzepte. Jakob Kaiser, 1888 bis 1961. Jakob Kaiser, der als erstes von 10 Kindern im unterfränkischen Hammelburg geboren wurde, schloss sich früh den christlichen Gewerkschaften und dem Zentrum an. Er stand im Kontakt zur Widerstandsgruppe des 20. Juli 1944. Vor den Häschern der Gestapo versteckte er sich in einem Keller. Nach dem Krieg war Kaiser einer der Mitbegründer der CDU in der SPZ und ab Dezember 1945 ihr Vorsitzender. Ihm schwebte eine Verständigung von östlichem und westlichem Gedankengut vor. Weiterhin war Kaiser ein Anhänger des Reichsgedankens. Eine Zerstückelung Deutschlands war ihm ein Graus. Durch den Kalten Krieg wurde Kaiser jedoch nicht zum gesamtdeutschen Helden, sondern musste einsehen, dass seine Ideen und Wünsche unrealistisch waren. Weder auf alliierter noch auf deutscher Seite bestand Interesse an seinen Gedanken. Nachdem er von den Sowjets 1947 vom Vorsitz der Partei abgesetzt worden war, spielte er nur noch eine untergeordnete Rolle und konnte nach seinem Weggang aus der SPZ in den Westen seinem innerparteilichen Rivalen Konrad Adenauer nicht mehr gefährlich werden. In den ersten beiden Bundeskabinetten Adenauers war Kaiser Minister für gesamtdeutsche Fragen. Konrad Adenauer, 1876 bis 1967. Die bürgerliche Welt wird nie zu Ende gehen, widersprach der rheinische Katholik auf einer Parteiversammlung Kaisers Thesen. Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Konrad Adenauer war im Kaiserreich im Zentrum politisch groß geworden. 1917 wurde er Kölner Oberbürgermeister und heiratete in bessere Kreise ein. Als Stadtherr der Rheinmetropole wurde er schnell bekannt. 1933 warfen ihn die Nationalsozialisten aus seinem Amt und verspotteten ihn. Er zog sich zurück und widmete sich als Pensionär der Gartenarbeit und seinen Erfindungen. Als 1945 vor seinem Haus ein Jeep vorfuhr und ein amerikanischer Soldat ihn fragte, ob er nicht wieder Bürgermeister von Köln werden wolle, konnte er mit Bürgerstolz den Schlüssel des Rathauses seiner Heimatstadt aus seinem Schubfach nehmen, den er 1933 hatte mitgehen lassen. Zwar wurde Adenauer von den Briten kurz darauf wieder entlassen, doch hatte der ältere Herr inzwischen Blut geleckt und noch manches vor. Außerdem hatte er einen Albtraum, die Rote Armee am Rhein. Mit erstaunlicher Energie und Geschick kämpfte er für die Anbindung der westlichen Besatzungszonen an den Westen. Die Aussöhnung mit Frankreich machte er sich zur Lebensaufgabe. Nachdem er in seiner Partei, der CDU der britischen Zone, die wichtigsten Ämter übernommen hatte, nahm man ihn spätestens ab 1948 als Präsident des Parlamentarischen Rates überall in Deutschland wahr. Adenauer wurde 1949 erster Bundeskanzler der Bundesrepublik und verließ das Kanzleramt, nicht ganz freiwillig, erst 1963. Kurt Schumacher, 1895 bis 1952. Schumacher war der große Gegenspieler Adenauers in den Anfangsjahren der Bundesrepublik. Im westpreußischen Kulm geboren, meldete sich Schumacher in der allgemeinen Euphorie zu Beginn des Ersten Weltkrieges als Freiwilliger, wurde schwer verwundet und verlor seinen rechten Arm. Schumacher trat nach dem Krieg in die SPD ein. Stets verteidigte er die Republik von Weimar, auch nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren. Denen konnte eine solch demokratisch-patriotische Gesinnung nicht gefallen und sie sperrten ihn über 10 Jahre in die verschiedensten Konzentrationslager. Danach war Schumacher ein körperliches Wrack, doch noch immer eine Kämpfernatur. Seinen unbändigen Willen bekamen der politische Gegner, die Besatzungsmächte und seine eigene Partei zu spüren. Diese lenkte er für die Westzonen von Hannover aus. Er wollte einen demokratischen Sozialismus unter der Führung seiner Partei. Kompromisse waren seine Sache nicht. Die Kommunisten waren für ihn rotlackierte Faschisten. Die Franzosen bezeichnete er als Westrussen. Konsequent führte er nach verlorener Bundestagswahl 1949 seine Partei in die Opposition im Deutschen Bundestag und leistete sich hier mit der Regierung, deren Kanzler Adenauer er als Kanzler der Alliierten bezeichnete, leidenschaftliche Duelle über grundlegende politische Fragen. Literatur in der Nachkriegszeit. Wolfgang Borcherts, Draußen vor der Tür. In nur wenigen Tagen schrieb der 25-jährige Wolfgang Borchert Ende 1946 Draußen vor der Tür, ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will. Es wurde am 13. Februar 1947 als Hörspiel vom Nordwestdeutschen Rundfunk gesendet. Die Uraufführung auf der Bühne in Hamburg am 21. November 1947 erlebte der Dichter nicht mehr. Er war, schwer verwundet im Krieg, am Tage zuvor gestorben. Draußen vor der Tür wurde im folgenden Jahr unter dem Titel Liebe 47 verfilmt. Bis Mitte der 60er Jahre gab es 129 Bühneninszenierungen und eine Fernsehfassung, bis Anfang der 80er Jahre wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Bis heute gehört das Stück zur Schullektüre. Dies ist umso erstaunlicher, da die Hoffnungslosigkeit und der Aufschrei wenige Jahre nach dem Krieg verhalten und von Konsum und politisch-historischem Desinteresse abgelöst wurden. Doch der expressive Sprachgestus, den Borchert benutzte, und die Verzweiflung seines Antihelden haben bis heute eine ungebrochene Wirkung. Das Stück greift auf, was Borchert selbst erlebt hat. Die Hauptperson Beckmann ist, wie er selbst, ein Kriegsheimkehrer, der 3 Jahre Kriegsgefangenschaft in Sibirien hinter sich hat. Sein Knie ist steif und er findet seine Frau in den Armen eines anderen. Beckmann ist einer von denen, die nach Hause kommen und dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Beckmann will seinem Leben ein Ende machen, aber die Elbe spült ihn wieder an Land. Beckmann besucht seinen ehemaligen Offizier, der ihn auf den Spähtrupp geschickt hat, bei dem er so schwer verwundet wurde. Aber der Oberst lässt sich nicht zur Rechenschaft ziehen, lacht ihn nur aus. Beim Besuch der Wohnung der Eltern erfährt Beckmann, dass sie Selbstmord begangen haben, um der Verantwortung als Nationalsozialisten zu entgehen. Auf keine seiner Fragen findet der Heimkehrer Beckmann Antwort. Keiner legt ihm Rechenschaft ab, keiner hilft ihm, einen Rückweg in die Gesellschaft zu finden. Draußen vor der Tür wurde zum erfolgreichsten Stück der Nachkriegszeit. Die Botschaft, nur Fragen ohne Lösungen zu haben, traf auf eine Generation, die diese Verzweiflung tagtäglich verspürte. Zwischen dem 1. September 1939 und dem 8. Mai 1945 gerieten über 11 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Von den 8 Millionen Ende des Zweiten Weltkrieges in Gefangenschaft befindlichen Soldaten wurden 5 Millionen während des ersten Nachkriegsjahres in die Heimat entlassen. Die übrigen wurden als Arbeitskräfte zu Wiedergutmachungsleistungen herangezogen, jedoch einigten sich die westlichen Länder, ebenso die Tschechoslowakei und Jugoslawien, Ende 1948 auf ein Ende der Reparationsleistungen durch Kriegsgefangene. Die meisten Länder hielten sich an diese Richtlinie, nicht aber die Sowjetunion und Polen. Die aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden Soldaten bildeten im ersten Nachkriegsjahrzehnt ein großes soziales Problem. Die massiv psychisch Geschädigten mussten in die Gesellschaft und das Arbeitsleben integriert werden. Die Ehen und Familien litten oft unter den vom Krieg und der Gefangenschaft schwer gezeichneten Männern, die sich mit zerstörten Hoffnungen, aussichtsloser Zukunft und den Bildern des Kriegsgrauens auseinandersetzen mussten und in den seltensten Fällen psychologische Hilfe erwarten konnten. Die Tatsache, dass der Dichter Wolfgang Borchert einen Tag vor der Uraufführung seinen Kriegsverwundungen erlegen war, trug dazu bei, das Stück noch realistischer, noch tragischer wahrzunehmen. Den Ausdruck der Verzweiflung und inneren Not spürt das Publikum so intensiv, dass das Stück bis heute eine tiefe Wirkung besitzt. Bemerkenswertes: Draußen vor der Tür, eines der erfolgreichsten Stücke deutscher Nachkriegsliteratur. Der Erfolg des Stückes lag darin, dass es Borchert gelang, die Erfahrungen einer Jugend zu beschreiben, die betrogen und verstört war und aus einem Krieg heimkehrend den Weg in den Alltag nicht finden konnte. Borchert entwarf mit Beckmann eine Figur, in der sich Millionen deutscher Heimkehrer wiederfinden konnten. Seine Sprache drückte eine Verzweiflung und Unzugehörigkeit aus, die allen Ehefrauen und Kindern von ihren heimgekehrten Männern und Vätern bekannt war. Kalter Krieg und deutsche Teilung. Die Zuhörer wollten ihren Ohren nicht trauen, und manchen von ihnen standen an diesem 6. September 1946 vor Rührung die Tränen in den Augen. Der amerikanische Außenminister James F. Burns hatte gerade in Stuttgart seine Rede beendet. Inhalt und Tonfall der Rede unterschieden sich außerordentlich von der bisherigen harten Linie der Besatzungspolitik, wie sie von den Amerikanern durch die Direktive JCS 1067 vorgegeben war. Als Silberstreif am Horizont sollten nun die Deutschen zumindest teilweise wieder politische Verantwortung bekommen. Bislang hatten die vier Besatzungsmächte versucht, eine gemeinsame wirtschaftliche Einheit der Besatzungszonen beizubehalten, wenigstens so lange, bis ein Friedensvertrag, den die Außenminister der Besatzungsmächte aushandeln sollten, die Frage von Deutschlands Zukunft endgültig lösen würde. Doch der Kalte Krieg hatte schon längst begonnen. Die Außenministerkonferenzen der Siegermächte über einen Friedensvertrag endeten allesamt ergebnislos. Am Rande dieser Konferenzen einigten sich Amerikaner und Briten darauf, ihre Zonen zusammenzulegen. Ab dem 1. Januar 1947 existierte die B-Zone, die Vorform des späteren Staates Bundesrepublik Deutschland. Die Franzosen waren noch nicht bereit mitzumachen. Doch nicht nur die Konferenzen der Siegermächte endeten im Aufeinanderprall unversöhnlicher Positionen zwischen Ost und West. Auch die Deutschen untereinander hatten sich unter dem Einfluss der jeweiligen Besatzer politisch immer weiter voneinander entfernt. Besonders deutlich wurde dies bei einer Konferenz, die eigentlich deutsche Einigkeit demonstrieren sollte, aber ein Symbol für die Teilung wurde. Der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard lud im Juni 1947 alle deutschen Ministerpräsidenten aus den vier Besatzungszonen zu einer Konferenz nach München ein. Die Länder, denen diese Ministerpräsidenten vorstanden, waren gerade erst von alliierter Hand geschaffen worden. Bei dieser Zusammenkunft von Politikern durfte über Politik nicht gesprochen werden. Die Erörterung wirtschaftlicher Fragen war aber erlaubt. Groß war die Überraschung, als die ostdeutschen Länderchefs auch wirklich kamen. Nun waren sie plötzlich da und man begann über die Tagesordnung zu streiten. Auch wenn es niemand aussprach, der unausgesprochene Vorwurf stand im Raum, dass man es bei den Ostdeutschen mit moskauhörigen Kommunisten zu tun hatte. Das war nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Die Veranstaltung endete im Streit, bevor sie wirklich begonnen hatte. Entscheidender als diese gescheiterte Konferenz war für die Teilung Deutschlands allerdings das amerikanische Kreditprogramm für Europa. Diese großzügige, wenn auch nicht uneigennützige Hilfe, setzte die Reform der von den Nationalsozialisten ruinierten deutschen Währung voraus. Da die Sowjets den Marshallplan ablehnten, sahen die Amerikaner keine Notwendigkeit, die Währungsreform auf alle Zonen auszudehnen. So wurde am 20. Juni 1948 die neue D-Mark in den Westzonen und dann auch in West-Berlin eingeführt. Ein Bruch der Verabredungen der Potsdamer Konferenz, auf den die Sowjets mit Härte reagierten. Der alliierte Kontrollrat, der vermitteln sollte, war durch den demonstrativen Auszug des sowjetischen Vertreters schon am 20. März 1948 gelähmt. Durch die Blockade aller Land- und Wasserwege aus dem Westen nach Berlin sollten die Einwohner, so der Plan der Sowjets, ausgehungert und die bevorstehende Gründung des Weststaats verhindert werden. Eine flugtechnische Meisterleistung machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Fast ein Jahr lang wurden die 2 Millionen Einwohner West-Berlins über eine Luftbrücke der Westalliierten versorgt. Bemerkenswertes: Ein Karnevalsschlager sorgt für Ärger. Anders als es der beliebte Schlager von 1948 »Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien« nahelegt, hat es eine Trizone der drei westlichen Besatzungsmächte nie gegeben. Die Zusammenlegung der drei Machtbereiche der Westalliierten trat erst nach der Gründung der Bundesrepublik in Kraft. Die Deutschen störte das nicht und sie machten das Lied aus dem Düsseldorfer Karneval zu ihrer inoffiziellen Nationalhymne, was in der englischen Presse, trotz anerkennender Worte über den nicht für möglich gehaltenen Humor der Deutschen, teilweise scharf kritisiert wurde. Doppelte Staatsgründung auf deutschem Boden. Die 9 Ministerpräsidenten der Westzonen und die Bürgermeister von Hamburg und Bremen wussten nicht recht, was sie von dieser Einladung halten sollten. Sie waren für den 1. Juli 1948 in das Hauptquartier der Amerikaner nach Frankfurt einbestellt worden. Hier wurden ihnen von den westlichen Militärgouverneuren die Frankfurter Dokumente überreicht. Was sie nun in den Händen hielten, war nicht weniger als die Aufforderung zur Gründung eines westdeutschen Staates. Die Ministerpräsidenten waren in einem Dilemma. Zum einen wollten die Deutschen wieder eine staatliche Ordnung, andererseits wollte man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, man habe die deutsche Teilung besiegelt. Daher wurde alles getan, um den provisorischen Charakter des neuen Staates herauszustellen. So sollte keine Nationalversammlung die Verfassung ausarbeiten, sondern die Landtage der Länder sollten Vertreter in einen parlamentarischen Rat schicken. Und nicht das Volk, sondern die Landesparlamente sollten über das Grundgesetz abstimmen. Zu dieser Bescheidenheit passte auch, dass die Verfassung den schmucklosen Namen Grundgesetz bekam. Aller Anschein einer endgültigen Lösung sollte vermieden werden. Nach einigem Zögern stimmten die Westalliierten diesen Wünschen der deutschen Ministerpräsidenten zu. Der Parlamentarische Rat tagte vom September 48 bis Mai 49 im rheinischen Städtchen Bonn, von dem sich damals fast niemand vorstellen konnte, dass es über 40 Jahre lang Hauptstadt eines deutschen Staates werden sollte. Am 23. Mai 49 wurde das Grundgesetz verkündet, nachdem es von den Landtagen der Länder angenommen worden war. Die Bundesrepublik Deutschland, noch ohne die Staatsorgane Bundesparlament, Bundeskanzler und Bundespräsident, war entstanden. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, auf dem Gebiet der SPZ verlief als Reaktion parallel dazu. Motor dabei war die von der SED ins Leben gerufene Volkskongressbewegung. Bereits am 22. Oktober 1948 hatte der vom 2. Deutschen Volkskongress eingesetzte Deutsche Volksrat einen ersten Verfassungsentwurf gebilligt. Der überarbeitete zweite Entwurf wurde am 30. Mai 1949 von einem dritten Kongress durchgewunken. Dieser war durch Wahlen zwar legitimiert, doch ging sowohl die Auszählung der Stimmen als auch der Wahlvorgang nicht korrekt vonstatten. Abermals wurde ein deutscher Volksrat eingesetzt, der sich am 7. Oktober 1949 zu einer provisorischen Volkskammer, laut Verfassung das höchste Staatsorgan der Republik, erklärte und die Verfassung in Kraft setzte. Dies war der Gründungstag der DDR. Nun gab es zwei Teilstaaten in Deutschland, deren einzige äußere Gemeinsamkeit die schwarz-rot-goldenen Farben der Staatsflagge waren, denen jedoch die Vergangenheit des Nationalsozialismus als historische Erfahrung gemeinsam war. Rasch wurde dem jeweiligen anderen Staat die Existenzberechtigung abgesprochen. Die DDR sah in der Bundesrepublik einen Bonner Separatstaat, dessen politische Führer nichts anderes als Marionetten der Amerikaner seien. Die Bundesrepublik war lange Zeit nicht bereit, in der DDR überhaupt so etwas wie einen Staat zu sehen, da er nicht demokratisch legitimiert sei. Selber verstand man sich als provisorischen Kernstaat, in dem die Wirtschaft so brummen sollte, das Leben so frei sein sollte, dass sich die Ostdeutschen in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit magnetisch angezogen fühlen sollten und ihre kommunistischen Machthaber stürzen würden. Im Jahr 1990 ging dieser Wunsch in Erfüllung. Bemerkenswertes: Ein Held wird geplant. Zur Gründung der DDR hatten die Verantwortlichen sich ein ganz besonderes Ereignis ausgedacht. Angelehnt an das Vorbild eines sowjetischen Bergmanns mit Namen Alexei Stachanow, sollte nun auch ein deutscher Bergmann Musterbeispiel für die werktätigen Massen der DDR sein. Um eine solche Leitfigur zu werden, musste man innerhalb einer Schicht besonders viel Kohle abbauen. Nach einigem Suchen war der richtige Mann gefunden: Adolf Hennecke. Er erschien eine Stunde vor Schichtbeginn und bekam das beste zur Verfügung stehende Arbeitsgerät in die Hand. Damit förderte er eine Kohlemenge, die weit über 300% der Arbeitsnorm betrug. Diese wohl vorbereitete Aktion machte Hennecke bei seinen Kumpels nicht beliebter, brachte ihm aber den schmückenden Titel Aktivist und Held der Arbeit ein. Wahl der Regierungen. Nachdem in Westdeutschland das Grundgesetz verabschiedet worden war, richtete sich die Aufmerksamkeit aller auf den Bundestagswahlkampf 1949. Die Wahlauseinandersetzung wurde von zwei politischen Lagern dominiert. Die besten Aussichten schien für viele die von Kurt Schumacher geführte SPD zu haben. Auf den Wahlversammlungen warb er mit harschen Worten für seine Partei. Der politische Gegner, die CDU-CSU, deren wichtigster Kopf Konrad Adenauer war, erhielt keine Rücksicht. Überhaupt war es ein ausgesprochen harter Wahlkampf. Dies galt auch für Adenauer, dessen Attacken in seinem rheinischen Dialekt weniger aggressiv klangen, der aber auch nicht pingelig in seinen Taten und Reden war. Die Christdemokraten wollten die im Frankfurter Wirtschaftsrat begonnene Politik der sozialen Marktwirtschaft fortsetzen. Der wichtigste politische Partner hierfür war schon in Frankfurt die FDP gewesen. Mit ihr wollte Adenauer nach einer gewonnenen Wahl eine Koalition bilden. Zur Wahllokomotive für dieses Programm wurde der parteilose Ludwig Erhard. Pausbäckig und Optimismus verkörpernd, dabei stets nicht allzu teure Zigarren rauchend, war er der perfekte Partner für den eher pessimistischen und strengen Adenauer. Zum guten Ton in diesem Wahlkampf gehörte es, die Besatzungsmächte anzugreifen. Das kam gut an. Weniger positiv aufgenommen wurden Schumachers Auslassungen über die katholische Kirche, die er als fünfte Besatzungsmacht bezeichnete. Am 7. August war der Wahlgang zum ersten Deutschen Bundestag. Einen Tag später, Hochrechnungen per Computer am Abend des Wahltags lagen noch in weiter Ferne, stand die CDU-CSU als Wahlsieger fest. Daraufhin bekamen die wichtigsten Parteioberen des Wahlgewinners eine Einladung in das Zuhause Adenauers, im unweit der neuen Hauptstadt Bonn gelegenen Rhöndorf. Bei Speis und Trank konfrontierte Adenauer die Gäste mit seiner Absicht, das Amt des Bundeskanzlers zumindest für einige Zeit zu bekleiden. Zur Untermauerung verwies er auf das Attest seines Arztes, der ihm eine für einen 73-Jährigen ungewöhnlich robuste Gesundheit bescheinigte. Bei diesem Nachmittagskaffee wurde auch die Koalitionsfrage zugunsten einer Koalition aus CDU-CSU, FDP und der niedersächsisch-konservativen deutschen Partei DP geklärt. Am 7. September trat der Bundestag in Bonn erstmals zusammen. 5 Tage später wählte die Bundesversammlung, zusammengesetzt aus den Bundestagsabgeordneten und einer gleichen Anzahl von den Landtagen bestimmter Vertreter, den Bundespräsidenten. Die Wahl fiel auf Theodor Heuss. Nun musste noch der Regierungschef gewählt werden. Am 15. September wählte der Bundestag Adenauer mit der denkbar geringsten Mehrheit, einer Stimme Vorsprung im ersten Wahlgang, zum Bundeskanzler. Er machte kein Hehl daraus, dass auch seine eigene Stimme für seine Wahl ausschlaggebend gewesen war. Derart knappe Angelegenheiten, wie sie sich in parlamentarischen Demokratien von Zeit zu Zeit zutragen, kamen in der traurigen Geschichte des Parlaments der DDR bis kurz vor ihrem Ende nicht vor. Eine provisorische Länderkammer und die provisorische Volkskammer wählten am 11. Oktober 1949 einstimmig Wilhelm Pieck zum Präsidenten der DDR. 4 Tage zuvor, am Gründungstag der DDR, hatte die provisorische Volkskammer Otto Grote wohl als Ministerpräsidenten bestimmt und mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Bemerkenswertes: Adenauer und der Teppich. Beide Staatsgründungen waren Gebilde der Siegermächte. Diese ließen das in Ost wie West die deutschen Politiker ab und an spüren. Dies galt selbstverständlich auch für den Bundeskanzler. Einen Tag nach seiner Regierungserklärung am 20. September 1949 musste er seinen Antrittsbesuch bei den Vertretern der Westalliierten machen, um das Dokument Besatzungsstatut entgegenzunehmen. Die drei erwarteten, dass der Kanzler vor dem Teppich stehen blieb, auf dem sie standen. Doch dieser ergriff die Gelegenheit, trat beherzt, dem Protokoll zuwider, auf den Teppich und stellte damit für einen kurzen Augenblick Gleichheit her. Ein Ausblick. 2 Staaten, eine Nation. Die Teilung Deutschlands in einen West- und einen Oststaat steht am Anfang der doppelten deutschen Nachkriegsgeschichte. Beide Staaten gingen ganz unterschiedliche Wege Und dennoch waren sowohl die Bundesrepublik und noch viel mehr die DDR 40 Jahre lang aufeinander fixiert. So nah und doch so fern waren sich die Landsleute. Ein eigentümliches Verhältnis. Beide Staaten waren Kinder der Besatzungsmächte und des Kalten Krieges. 1955 war die Bundesrepublik in das westliche Verteidigungsbündnis NATO und die DDR im Gegenzug in das militärische Bündnissystem des Ostblocks, den Warschauer Pakt, aufgenommen worden. Die Teilung Deutschlands war auf unabsehbare Zeit besiegelt. In der Bundesrepublik erarbeiteten sich die Bürger relativ schnell einen ansehnlichen Wohlstand. Die DDR hatte schwierigere Startbedingungen. Die Unzufriedenheit der Menschen machte sich am 17. Juni 1953 Luft. Es entwickelte sich eine Volkserhebung innerhalb der ganzen DDR. Die Rote Armee musste von der Staatspartei SED zur Niederschlagung des Aufstands um Hilfe gerufen werden. Mit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 riegelte die DDR ihre Grenzen hermetisch ab, damit ihr die Menschen nicht davonliefen. Die Westmächte schritten in beiden Fällen nicht ein. So gewöhnte man sich an ein zweigeteiltes Deutschland. In der Bundesrepublik wurden die sozialen Errungenschaften mächtig ausgebaut und auch die DDR stabilisierte sich wirtschaftlich zusehends. Hatte es Adenauer erfolgreich geschafft, im Westen Vertrauen in das Nachkriegsdeutschland zu gewinnen, so versuchte einer seiner Nachfolger, Willy Brandt, Anfang der 70er Jahre das Gleiche im Osten Europas zu erreichen. Diese zu Beginn heftig umstrittene neue Politik sorgte für eine Normalisierung der innerdeutschen Beziehungen. Die Verträge mit den Staaten des Ostblocks bestätigten die Grenzen, die infolge des Zweiten Weltkriegs entstanden waren. Für Willy Brandt wie für seine Nachfolger stand eines fest: Der Schlüssel zur Wiedervereinigung lag in Moskau. 1985 wurde Michail Gorbatschow neuer Generalsekretär der KPDSU und damit Staatschef der Sowjetunion. Er forderte Reformen als Antwort auf die anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Krisen, wie sie die Sowjetunion und ihre Verbündeten in Osteuropa immer wieder schüttelten. Die greisen Männer in der DDR-Führung konnten damit nichts anfangen. Eine immer größere Fluchtbewegung von Menschen aus der DDR war das Resultat von Diktatur, Unfreiheit und Reformunwilligkeit. Anders als im Juni 1953 war die sowjetische Führung nun nicht bereit, ihre Panzer gegen die Menschen in der DDR aufrollen zu lassen. Unter dem Ruf »Wir sind das Volk« und wenig später »Wir sind ein Volk« gingen in der DDR Millionen Menschen auf die Straße. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. In der Bundesrepublik wurden die Vorgänge und auch der immer lauter werdende Ruf nach Einheit registriert. Schon am 28. November 1989 stellte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Deutschen Bundestag sein Programm zur Wiedererlangung der deutschen Einheit vor. Mit Glück und Geschick nahm er die diplomatischen Hürden. Am 3. Oktober 1990 kam es zur deutschen Einheit. Damit war die Geschichte nicht zu Ende. In der Folgezeit zeigten sich die Probleme, die mit der Einheit einhergingen. Der Aufbau in Ostdeutschland ging nicht so schnell vonstatten wie erhofft. Gelöst sind manche Probleme auch heute noch nicht. Doch man darf dabei nicht vergessen, was für ein sagenhaftes Glück es ist, als Deutscher in einem geeinten Deutschland in einer Zeit zu leben, in der man mitten in Europa von Freunden umgeben ist. Bemerkenswertes: Eine Pressekonferenz mit Folgen. Am Tag des Mauerfalls deutete zunächst nichts auf eine derart spektakuläre Wendung hin. Die SED war unter starkem Druck und die Ergebnisse einer ihrer Sitzungen wurden am späten Nachmittag des 9. November 1989 vom Sekretär für Information Günter Schabowski vorgelesen. Routinemäßig las er diese und jene Verfügung vor, nicht ahnend, was die Bestimmung für die Reiseerlaubnis auslösen sollte. Ein von der Staatsspitze noch nicht abgesegneter Text wurde der Presse vorgetragen. Daraufhin fragte ein Journalist, ob dies wirklich bedeuten würde, dass jeder Bürger der DDR nun in den Westen reisen könnte. Schabowski, übermüdet von einem anstrengenden Tag, antwortete: Nach meiner Kenntnis, ab sofort. Am Abend strömten Tausende, nachdem sie die Pressekonferenz in den Abendnachrichten gesehen hatten, an die Grenze. Die Grenzbeamten, ohne jede Weisung und sichtlich überfordert, mussten die Menschen passieren lassen. Auf Wiederhören bei Audible.